Mendocino, das war ihr erster Hit. Songs hatte das Sir Douglas Quintett schon vorher gemacht, bereits 1966. Also 3 Jahre vor Mendocino war die erste Sir Douglas Quintett LP erschienen. The Best of Sir Douglas Quintett war tatsächlich der Titel. 1969 erschien die zweite LP. Sie hieß Sir Douglas Quintett plus 2 is Honky Blues. Und erst dann die LP Mendocino. Und sie hatten sogar 2 kleine Hits vor Mendocino gehabt. She's About a Mover und Rain, Rain, Rain. Das Sir Douglas Quintett war nach San Francisco übergesiedelt. Von San Antonio, Texas, das sagte ich. Man trug das Haar lang und Doug Sam sagte später einmal, ich war Teil von Willie Nelsons und zugleich der von Grateful Dead. Den anderen Bandmitgliedern, John Perez, Frank Morin, Harvey Kagan und Augie Meyer, der hier und da Meyer und hier und da Meyers geschrieben wird, also der mit der fiesen Verfieserauge, all denen wird es nicht anders ergangen sein. Cowboys, die bei den Hippies gelandet waren, mit mexikanischer Musik im Ohr. Das Sir Douglas Quintett und She's About a Mover, das klingt wie ein Song von Ray Charles, den die Beatles machen. Oder umgekehrt, von den Beatles einen Song, den Ray Charles macht. Das Sir Douglas Quintett also und She's About a Mover.